herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 40, 2014. LocalNet, tja, das Internet, ja, ist irgendwie unter Beschuss, ja, schon seit Jahren, nur in der letzten Zeit, finde ich, wird es stärker. Durch verschiedene Staaten, ja, bei manchen hat man es ja schon vermutet, bei anderen verwundert es einen. Und manchmal ist es auch so, dass der Staat da gar nicht so viel Schuld daran hat, sondern eher die Wirtschaft, ja, oder die Firmen, die eigentlich nichts können, außer gutes Lobbying, und die dann eben in der Politik dafür sorgen, dass eben die ein oder andere Richtung eingeschlagen wird. Ja. Das wird sich hier auch noch so ein paar Mal in den News-Meldungen, die ich heute zusammengetragen habe, niederschlagen. Gefahr von der ganz anderen Seite aus, wo weder Staat noch Politik noch irgendwie Firmen etwas damit zu tun haben. Naja, vielleicht am Rande, ja, die Politik oder der Staat, aber nicht direkt. Ja. Das ist zum Beispiel, dass es eine Tendenz gibt, vermutlich aus rechtlichen Gründen, ja, aber es gibt eine Tendenz, dass immer mehr klein-klein im Internet gemacht wird. Während ja zum Beispiel so ein Vorstoß zu einem lokal abgeschirmten Internet, um eben Spionage vorzubeugen, beziehungsweise rechtlich zumindest mal eine Handhabe dagegen zu haben, ja, gegen zum Beispiel NSA oder GCHQ-Spionage, so ein Schengen-Netz, ja, das wäre ja noch okay, weil es unterbindet ja nicht die Kommunikation zwischen verschiedenen Ländern, ja, sondern es sichert nur bestimmte Länder ab. Ja. Das wäre ja noch meiner Meinung nach okay, ja, selbst da gibt es unterschiedliche Meinungen. Was aber sehr bedenklich ist, wo man aber auch nichts wirklich direkt dagegen sagen kann, ja, außer man heißt Rio, dann kann man sehr wohl was dagegen sagen und richtig sauer werden sogar. Nur nützt nichts. Ne? Das ist zum Beispiel das, was jetzt bei Google Plus möglich ist. Nämlich Google Plus ermöglicht es jetzt, dass man Posts machen kann auf diesem Social Network oder wie auch immer Google das einordnet. Ja, die Plattform eben. Ja. Und da kann man festlegen, nicht nur das Alter, welche die Posts sehen können, ja, das wäre ja durchaus noch manchmal vernünftig bei einigen Posts, kann man also zum Beispiel auswählen, dass nur Leute, die älter als 18 oder Leute, die älter als 21 sind, bestimmte Posts sehen können, ja. Aber auch, und das halte ich für total schlecht in einer Internetwelt, ja, dass man es auf bestimmte Bereiche, also bestimmte Länder begrenzen kann. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt jemand angegeben hat, er sitzt in Österreich, ja, und man will eben nur haben, diesen Post nur Leute sehen, die eben in Österreich wohnen, dann kann es eingestellt werden bei Google Plus, und dann, wenn man dann einen Post absetzt, dann sehen die anderen eben das nicht mehr. Das ist sowohl bei diesen sogenannten Pages der Fall, also hauptsächlich eben Firmen Sachen, ja, und auch zum Beispiel die Rios Wochensicht, ja, und auch eben dann für die Profile einstellbar. Und das verändert das Spiel quasi komplett. Zunächst mal kann jemand posten lokal, könnte also zu den Leuten des einen Landes das sagen, zu den Leuten des anderen Landes das. Okay, ist jedem sein Recht, doppeltes Spiel zu machen. Ja, okay. Aber konsistent ist das dann natürlich nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Und deswegen halte ich das für sehr, sehr schwierig, auch weil dann der globale Charakter von einem Social Network vollkommen verloren geht. Ja? Und man nur noch ein lokales soziales Netzwerk hat. Und das finde ich ist äußerst bedenklich. Ich möchte den Gedanken gar nicht so weiter spinnen, aber es ist schon allein aus dem Grund bedenklich, weil man dann eben nicht mehr Sachen mitbekommt, auch wenn es einem interessiert, nur weil der Postersteller, obwohl öffentlich zum Beispiel angegeben hat, dass seine Postings nur in einem bestimmten Bereich der Welt zu sehen sind und eben woanders nicht. Das verfälscht natürlich das ganze Bild und das bringt uns einen gewaltigen Schritt zurück von einer globalen Welt zu einem lokalen Hickhack. Das ist nicht der Gedanke des Internets. Das wäre dann eben das Localnet. Ja, da kann man dann so ein Rhein-Ruhr-Net machen, ja, oder ein Saarnet, ja, oder ein Pyrenäen-Netzwerk, ja. Also, das ist schon ziemlich übel, finde ich, ja. Das gefällt mir überhaupt nicht und das widerspricht meiner Meinung nach auch den ganzen Vordenkern des Internets. Ich bin mal gespannt, was Tim Berners-Lee quasi dazu sagt, weil das Internet ist ja eigentlich entstanden, damit über die Grenzen hinweg Informationen ausgetauscht werden können, zum Beispiel da eben bei CERN, die Wissenschaftler untereinander ohne eine solche Beschränkung, ja, und seit es eben hier anfängt mit den Copyright-Beschränkungen, dass es da eben lokal zugeordnet wird, ja, ist in ihrem Land nicht verfügbar, ja, jetzt setzt du eine Welle ein, ja, und jetzt ist es sogar bei den Postings angelangt, also Meinungen werden da auf eine bestimmte Region gebrandmarkt und das ist meiner Meinung nach schon nicht mehr nur ein Problem, dass man das dann nicht mehr Internet nennen kann, sondern das ist ja eigentlich schon fast rassistisch. Ja. Ich weiß, ich spiele da mal wieder das alles ein bisschen zu hoch, ja. Aber letztendlich ist das ein Todesstoß für globale soziale Netzwerke, ja. Und auch wenn manche vielleicht sagen, ja, das ist ja okay, so was interessiert mich, was der Hampelmann in was weiß ich, in den USA schreibt oder in Russland schreibt oder in Saudi-Arabien schreibt, das interessiert mich noch nicht. Okay, gut, aber was ist, wenn es einem interessiert, was die Leute dort schreiben? Nur, es wird begrenzt, so dass man es gar nicht sehen kann. Dadurch geht ein ganzes Stück Sinn von den Social Networks verloren. Und ich habe ja nichts gegen die Vorstellung, dass man zum Beispiel all das Beschränkungen festlegen kann, selbst festlegen kann, wohlgemerkt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es der Autor selbst festlegen kann. Ja, und das ist ja hier gewährleistet. Das scheint mir auch vernünftig zu sein. Ja, somit kann man auch mal was posten, was vielleicht jetzt nicht unbedingt Leute sehen sollten, ja, die unter 18 sind oder so. Ja. Ich würde aber auch da das sehr, sehr, wie sagt man, sehr selten anwenden, weil es sollen auch keine Informationen verloren gehen. Aber dennoch, gut, das hat eine Berechtigung, das ist vernünftig, nur sonstige Meinungen zu beschränken auf bestimmte Regionen der Welt, auf Länder, das halte ich für nicht gut. Das halte ich für nicht gut. Das ist ein Schritt davon entfernt, dass dann die Länder hingehen und sagen, ja, das wird hier, das ist keine freiwillige Leistung mehr, sondern das wird Pflicht. Das müssen wir jetzt machen. Die Technik steht und dann braucht nur noch quasi wenig gemacht zu werden und dann kann zum Beispiel Google angewiesen werden, okay, also Leute in Deutschland sollten nur noch Postings aus Deutschland sehen. Ja, das mag zwar jetzt noch ein bisschen weit hergeholt sein, aber zum Beispiel, wenn man mal in die Türkei blickt, Erdogan findet zum Beispiel das Internet jetzt überhaupt nicht mehr gut. Das habe ich heute gerade in einer Newsmeldung gelesen. Er ist zunehmend gegen das Internet, so hat er das selbst gesagt. Und das zeigt, dass auch von Staaten, wo man eigentlich das gar nicht mehr gedacht hätte, dass das passiert, ruckzuck passieren kann, aus verschiedenen Gründen, ja. Meistens sind es eben Gründe Jugendschutz oder auch auch gern genommen, sowas wie Störung der öffentlichen Ordnung beispielsweise, ja, wird immer noch gern herangezogen. Das mag sich dann in verschiedenen Ländern anders anhören. Majestätsbeleidigung, ja, habt ihr gewusst, dass man auch zum Beispiel gegen den Bundespräsidenten, ja, nichts wirklich Schlimmes schreiben darf, ja, das kann hart bestraft werden, wenn man das tut. In der Tat. Und lauter solche Geschichten. Und da ist dann eben der Schritt nicht mehr weit, dass es dann eben heißt, okay, Internet mag ja sein, aber die Bevölkerung sollte dann eben wie bei zum Beispiel den Videos, ja, aus lizenzrechtlichen Gründen dann eben auch die Postings nur noch aus der entsprechenden Lokalität heraus lesen können. Das könnte dann passieren. Die Infrastruktur wird jetzt gebaut. Schlimme Sache, finde ich. Und wäre den Anfängen, kann ich dann das sagen. Ja, so viel zu dem mal, ja. Manchmal wäre es ja gut, wenn man bestimmte Nachrichten gar nicht hört. Zum Beispiel, wenn Nachrichten aus Cupertino kommen. Die möchte ich gern mal ausblenden, ja. Weil es geht mir so auf den Keks, ja. Viele Firmen reißen sich die Beine aus, ja, und schaffen es kaum in die Schlagzeilen. Und wenn in Cupertino ein Furz gelassen wird, dann schreibt die ganze Presse. Hat sich zwar schon ein bisschen gebessert, der Apple-Hype ja, schwächt langsam ab. Aber dennoch ist immer mal wieder Apple in den Schlagzeilen drin, kann man wohl so sagen, ja, ohne weiter darüber nachzudenken. Ich versuche das hier in der Wochensicht so gut wie es geht zu ignorieren, weil 99% von den Apple-Meldungen ist überhaupt nicht interessant, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß, das gibt viele verschiedene Meinungen. Aber so gut, machen wir Meinungsvielfalt, ja. Aber so ein Thema war zum Beispiel jetzt wieder interessant. Da muss ich auch mal wieder was sagen zu einem Apple. Ich weiß nicht, wie lange ich denn hier nichts mehr über Apple gesagt habe. Also Tim Cook hat ja ziemlich stark geschossen auf Google wegen der ja der Art, wie eben Google Daten sammelt. Ja, von den Benutzern und sich selbst als besonders sicher hervorgetan, ja, und dann wurden auch so Sprüche gemacht, eben wenn ein Online-Dienst kostenlos ist, dann ist man kein Kunde, sondern man ist das Produkt, ja, bla bla bla, das kennen wir ja. Und stellt natürlich oder vergisst hier natürlich zu erwähnen, dass man bei Apple genauso ein Produkt ist, wenn es um Werbung geht, denn schließlich macht sogar Apple selbst für oder selbst den entsprechenden Werbekunden schmackhaft mit zielgerichtete Werbung, speziell genau den Kundenkreis, den man will, ja, und dann weiß man eben auch alles über diese Kunden in Anführungszeichen, wenn man eben auch die Werbung an andere verkauft. Dann bitte Apple, ja, keine Werbung mehr verkaufen. Aus dem Werbedienst, aus dem Werbebusiness komplett aussteigen und dann könnt ihr vielleicht solche markigen Sprüche machen, aber nicht, wenn es um die Sicherheit geht. Da ist nämlich Google weit voraus. Das hat nämlich jetzt auch Eric Schmidt gesagt, der knallhart jetzt gegen Tim Cook auch zurückschießt. Ja, wird auch mal Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Weil Google lässt sich ja immer sehr, sehr viel bieten und ist immer sehr, sehr zurückhalten, was dann hier solche Reaktionen betrifft, ja. Und hier musste mal was gesagt werden. Wörtlich hat nämlich Eric Schmidt in einem Interview mit CNN Money gesagt, dass jemand wohl Tim Cook nicht korrekt aufgeklärt hat über die Google Policies, ja. Das ist schade für ihn, ja. Zuerst einmal in Googles Fall waren sie immer der Führer in Sicherheit und Verschlüsselung. Unsere Systeme sind viel sicherer und stärker verschlüsselt als alle anderen, eingeschlossen Apple. Sie machen eine Aufholjagd, also bei Apple, ja, was großartig ist. Und im Prinzip kann man das tatsächlich so unterstreichen. Und auch hier Die Redaktion, natürlich eine Android-Redaktion, aber okay, ne? sagt dann hier, das ist keine Frage, dass Apple eben in Sicherheitssachen zurückhinkt. Ja, das kommt natürlich auch daher, um Apple ein bisschen in Schutz zu nehmen, weil Apple eigentlich mit seinem geschlossenen System gut fährt. Geschlossenes System heißt eben aber auch nicht sicheres System. Somit ist zwar der Missbrauch, der Zugriff auf diese Daten, sagen wir mal, nicht so wahrscheinlich gewesen in der Vergangenheit offenbar. Ja, oder vielleicht nicht, wir wissen immer noch nicht, wie die NSA da Daten zum Beispiel abgezogen hat, aber ich meine jetzt hauptsächlich zum Beispiel andere Firmen, ja, oder auch unrechtmäßige Zugriffe, also Betrügereien, weil zum Beispiel Apple im App Store beispielsweise die App so stark kontrolliert, schon im Vorfeld, dass natürlich ein Betrugsversuch, dass das eben wesentlich seltener vorkommt, dass man mit so einem auch tatsächlich machen kann, ja, was anstellen kann. Ist allerdings auch schon passiert, also ganz 100% sicher lässt sich sowas natürlich nicht abschotten, das ist ganz klar. Im Moment weicht ja auch Apple das ein bisschen auf und nicht nur das, es geht eben, weil der Markt eben so groß ist, einiges auch schief. Und deswegen kommt Apple natürlich unter Zugzwang. Gegenüber solchen Organisationen wie beispielsweise der NSA hat Apple so gut wie keine Chance, ja, keine Möglichkeiten. Das sieht man eben auch daher, dass ja, wie ich letzte Woche auch schon gesagt habe, jetzt die Ankündigung von Apple und Google noch stärker zu verschlüsseln, ja, eben da auch geteilte Reaktionen hervorgerufen hat. Und die Strafverfolgungsbehörden wollen wohl die beiden Firmen dazu zwingen, hier die Verschlüsselung offen zu machen für die Strafverfolgungsbehörden. Also das heißt, würde das ja auch für Google gelten, aber komme ich gleich noch dazu, kann man natürlich sagen, dass es vorher eben wohl dann nicht so war, dass eben die Strafverfolgungsbehörden wohl ganz okay zufrieden waren damit. Ja, gegen NSA und so hat Apple da keine Chance. Und Gejammere, ja, oder das Beteuern, dass Apple nicht mit der NSA zusammenarbeitet, ist vollkommen gelogen. Ja, das ist einfach gelogen. Jeder, der die US-Gesetze kennt, weiß, dass Apple wie alle anderen Firmen auch in den USA zur Zusammenarbeit verpflichtet ist per Gesetz. Und wenn die NSA Zugriff auf die Daten haben will, dann braucht die nur zu sagen Terror und schon geht's los. Und das weiß Tim Cook auch. Und wir alle wissen, das ist ja rausgekommen in den letzten Monaten, dass die Gag Order existiert und dass die auch rechtlich haltbar ist und dass die auch, das ist also nichts Verschwörungstheorie-mäßig, sondern das ist öffentlich auch festgelegt, dass diese Firmen auch nicht sagen dürfen, die müssen lügen, wenn sie dann auf, angesprochen werden. Und von daher ist es natürlich vollkommener Blödsinn, wenn Apple sagt, sie werden nicht von der NSA ausspioniert und sie arbeiten nicht mit der NSA zusammen. Blödsinn. Ja. Da ist doch schon besser, wenn man hier wie Google dann sagt, Moment mal, ja, in welchen Dimensionen NSA die Daten abschifft, das war uns nicht bekannt. Ja. Das heißt eben aber auch, dass es ihnen wohl bekannt war, dass es so passiert ist. Natürlich musste auch Google am Anfang das sagen, aber das ist wieder ein Rechtsproblem in den USA. Dennoch, die Verschlüsselung, die Daten, ja, sind gegenüber anderen, wie zum Beispiel eben der NSA, bei Google meiner Meinung nach deutlich besser aufgehoben. Google arbeitet schon mit Perfect Forward Secrecy, da hat Apple noch nicht mal Anstalten gemacht, überhaupt was zu verschlüsseln mit der Übertragung. Ja, das ist Tatsache, Leute. Bis vor kurzem war Google auch die einzige Firma, die die Konsequenz Perfect Forward Secrecy einsetzt. Was ist das nochmal ganz kurz zu erklären? Wenn man etwas per SSL verschlüsselt, ja, oder TLS, dann wird eben ein Schlüssel genutzt. Wenn aber der Schlüssel immer gleich bleibt, dann könnte ein Master Key abgezogen werden, beispielsweise von Diensten wie der NSA, und damit wäre die gesamte, auch vergangene Kommunikation eben zu entschlüsseln. Bei Perfect Forward Secrecy, vereinfacht gesagt, werden die Schlüssel dauernd gewechselt, so dass nur Sitzungsschlüssel vorhanden sind, dass man nur einen kleinen Teil einer Konversation beispielsweise entschlüsseln kann, selbst wenn die Firmen dazu gezwungen würden, einen Teil des Codes herauszugeben. Also da ist Google weit, weit vorne. Aber es ist noch viel zu tun auch. Das muss man auch sagen. Es gibt noch viel zu tun. Wollen wir uns also nicht jetzt da blenden lassen davon. Auch Google muss noch viel tun, um das Vertrauen der Benutzer in Sachen Sicherheit wieder zurückzugewinnen. Ja, aber sie sind auf dem richtigen Weg. Nur Apple sollte mal ganz kleine Brötchen backen. Da muss ich Eric Schmidt recht geben. Ja, kleine Brötchen sollte Apple eigentlich auch backen bei dem Umgang mit anderen Firmen. Ja, wir alle kennen ja schon die cholerischen Anfälle damals von Steve Jobs, ja, wenn zum Beispiel etwas geleakt wird, ja, was nicht geleakt werden sollte, dann werden da auch auf einmal Aufträge storniert, ja, ich weiß nicht genau, welche Firma das war, ich glaube, das, was war denn das nochmal, bei Toshiba, genau, da war mal bei Toshiba eine größere Menge an Festplatten bestellt für, glaube den neuen MacBook, der damals herauskam. Und Toshiba hat tatsächlich dann in einem Anfall von Größenwahn wohl gesagt, ja, dass sie also Apple bereits Festplatten ausliefern für das und das Modell und dann offenbar auch die Festplattengröße gesagt. Und dann hat Apple, ja, tatsächlich die Bestellung storniert und notmäßig auf andere Festplatten von anderen Herstellern zugegriffen, nur um Toshiba abzustrafen dafür, zu bestrafen hier, weil sie gewagt haben, etwas vor der Veröffentlichung dieses MacBook zu sagen. Das war man von Steve Jobs gewohnt, aber auch unter Tim Cook scheint Apple hier überhaupt keinen Sinn zu haben für professionelle Handlungsweise in einem Partnergeschäft und ist also wirklich rachsüchtig, tritt hier Apple auf, und das ist natürlich äußerst dumm, was ist passiert. Und zwar, ein Bericht zufolge hat Apple tatsächlich PayPal als wichtigen Partner für den eigenen Bezahldienst auserkoren, ja. Und der Deal ist gescheitert, nur weil das Galaxy S5 mit Fingerabdruck per PayPal bezahlen konnte. Also das heißt, PayPal hat auch mit Samsung einen Deal gemacht, dass man mit dem Samsung Galaxy S5 per Fingerabdruck bezahlen kann. Und dieser Deal hat eben das Geschäft mit Apple platzen lassen. So verrückt ist man schon, muss ich gerade sagen. Ja, wie arrogant muss eine Firma eigentlich sein, ja, um so etwas zu machen. Damit schneidet man sich ja ins eigene Fleisch. Aber egal, ne, wie so ein kleines Kind, ja, egal, ohne Rücksicht auf Verluste, der hat mir Aua macht, ja, und wobei das natürlich überhaupt gar kein noch nicht mal ein Nadelstich gewesen wäre für Apple, ja, aber der hat mir weh gemacht, und jetzt muss ich natürlich hier auch dagegen was zurücktun. Ne? Ja, also das ist einfach nicht mehr nachzuvollziehen, und jede Firma, die sich so verhalten würde, ja, die wäre sofort weg vom Fenster, weil das eben kein Geschäftsgebaren ist. Ja, also, dass sowas an der Wall Street überhaupt akzeptiert wird, ist unglaublich. Also normalerweise müssten sowas hier zu einem massiven Kurseinbruch der Apple-Aktie führen, ja. Aber man ist es offenbar ja schon von Apple gewohnt, dieses cholerische Verhalten. Ja. Dennoch kann man es überhaupt nicht gutheißen, und ich hatte eigentlich gedacht, so langsam wäre Apple wieder auf einem Weg, zu einer richtig freundlichen Firma zu werden. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass so langsam aber sicher die Weichen gestellt werden, um etwas von dem hohen Ross, von der Arroganz weg zu schaffen. Aber also diese Meldung, die wirft bei mir gleich Apple mal wieder 2 Jahre zurück. Ja? Eine Frechheit. Und das ist einfach nicht akzeptabel. Deswegen werde ich auch weiterhin alles konsequent von dieser Firma ja, ablehnen, sag ich mal. Mit so einer Firma mache ich keine Geschäfte, von so einer Firma möchte ich nichts haben. Ja, so sieht's aus. Chromebooks mit 50% Marktanteil im Bildungssektor und 240 Millionen Drive-User. Das hat Sundar Pichai gesagt. Ich mag den Namen irgendwie. Der ist cool. Ja. Der Name ist wirklich cool. Was ist er denn eigentlich, der Sundar Pichai bei Google? Ja. Der für Chrome und Android zuständige, bekannte Mensch dort hat eben einige Zahlen mal rausgelassen. Hab eigentlich gedacht, vielleicht auch so anhand von diesen Zahlen, ja, wird vielleicht Apple auch mal vom hohen Ross runterkommen. Aber nein, ja. 50% Anteil am Bildungsmarkt haben die Chromebooks bereits. Das hätte selbst ich nicht vermutet, ja. Aber in den letzten 18 Monaten ist der Anteil massiv gestiegen. Natürlich, klar, durch die Förderprogramme von Google. Wir wissen ja alle, wie das geht im Bildungssektor, aber zum Glück für den Bildungssektor wird das so gemacht. Ja. Da übertrumpfen sich die Firmen natürlich gegenseitig. Teilweise werden auch Geräte verschenkt, ganze Kontingente, ganze Schulen werden ausgestattet, mehr oder minder kostenlos, um eben hier im Bildungsmarkt Fuß zu fassen. Aber wie gesagt, für den Bildungsmarkt ist es natürlich gut, dass es nicht heißt, dass jetzt 50% der Nutzer dort tatsächlich das kaufen würden. Ja. Das steht wieder auf dem anderen Blatt. Ja. Das geht natürlich so nicht. Interessant und ein bisschen unfair, ja, muss ich sagen, finde ich auch dann die Ankündigung, dass hier. Das sage ich nochmal im Ancast was dazu, dass Google Drive für den Bildungssektor unbegrenzt Speicherplatz kostenlos bietet. Ja, finde ich so ein bisschen gemein, muss ich sagen. Ja, da warte ich schon sehr, sehr lange drauf, auf Unlimited Google Drive. Ich würde sogar einen Zehner noch dafür zahlen im Monat. Ja, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich echt, echt schlimm. Ja. Ich gönn's zwar im Bildungsbereich den entsprechenden Leuten, die das benutzen, ja, hoffentlich kommt es auch den Lernenden dann zugute, nicht nur den Institutionen, gehe ich aber mal davon aus. Nur, das ist etwas, das muss man dann auch anders regeln, auch für andere, die eben nicht im Bildungsbereich zur Verfügung stehen, ja, sonst würde ich mir hier mal irgendwoher eine Immatrikulationsbescheinigung besorgen, ja, und dann mich dort anmelden. Ja. Also was soll denn das? Ganz großer Mist, sage ich mal. Ja. Naja. Gut, also immerhin die 240 Millionen aktive Nutzer bei dem Google Drive ist schon mal jede Menge, aber das kann man natürlich auch sagen, weil es eben in die Dienste besonders stark integriert ist, in die ganzen Google-Sachen. Aber das löst sich ja im Moment ein bisschen auf. Ja. Das wird auch noch das Google Drive zu spüren bekommen, ja, weil wenn Google Plus weiterhin jetzt ja, getrennt wird von dem Rest, dann muss ich ganz ehrlich sagen, auch Drive profitiert dann natürlich jedem durch die Google Plus Nutzer, die dort Bilder und andere Sachen abgelegt haben. Das könnte natürlich dann auch nochmal wieder vielleicht sogar zu einem Rücklauf von den aktiven Nutzer führen bei Google Drive. Ja, dann machen wir zu was ganz anderem. Ja, also da habe ich schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem 12. Doktor? Ja, Doctor Who? Der Peter Capaldi, die 12. Reinkarnation des Doktors. Ja. Im Vorfeld ist ja viel spekuliert worden, ich habe ja schon einiges darüber gesagt. Ja. Die ersten Eindrücke waren ziemlich gut. Ja. Die erste Folge mit dem Doktor war seltsam, mit dem neuen Doktor fand ich sehr seltsam. Ja. Dritte ging dann, also zweite ging, dritte war dann sehr gut. Und jetzt, Achtung, Spoiler-Alarm. Ja, ihr hört die Stimme vielleicht schon, ja, so im Hintergrund, na, von der River. Spoiler-Alarm. Also erstmal jetzt weghören, muten, ja. Aber jetzt in der letzten Folge von Doctor Who, was gar nicht, wie hieß die nochmal? Da, wo die auf den Mond gehen, genau, ja. Ich weiß jetzt nicht genau der Titel mehr. Wundervoll. Da muss ich sagen, schon, das hat sich schon bei der Folge vorher angebahnt, dass da irgendwas nicht ganz so korrekt ist. Und jetzt hat sich hier der neue Doktor auch mit der Clara ein bisschen zerstritten, und zwar gewaltig zerstritten eigentlich. Und mir gefällt ehrlich gesagt nicht momentan, wie der Doktor so auftritt. Ja, ganz klar. Er ist ausdrucksstark, er hat alles für einen guten Doktor, ja, perfekt eigentlich. Auch sein Outfit gefällt mir so gut, das muss ich mir unbedingt noch zulegen, ja. Ich muss nur wissen, wo ich den Mantel zum vernünftigen Preis herkriege, der ist ja so das ist teuer. Aber egal, auf jeden Fall, der Doktor geht jetzt in eine andere Richtung, die mir so gar nicht gefällt. Irgendwie ist alles so viel anders. Zu dem 11., zu dem 10., sogar zu dem 9. Doktor, ja, komplett anders irgendwie, und das kann ich so nicht gutheißen, ja. Ganz ehrlich, das kann ich wirklich so nicht gutheißen, weil hat er eigentlich keinen Schaltschraubenzieher mehr, ja. Also wann gedenkt er denn mal wieder rauszuholen? Ja? In der letzten Folge hat er es mal kurz gemacht, für ein Fenster kaputt zu machen, aber ich weiß auch nicht, was das war. Aber einmal davon abgesehen, so das Verhalten gefällt mir überhaupt nicht. Gefällt mir überhaupt nicht, und deswegen, also ich möchte noch kein Urteil mir bilden, weil ich hoffe, dass sich das nochmal ein bisschen ändert, aber ich glaube, die Storyschreiber, die haben da probiert, zu viel Neues in diesen neuen Doktor reinzupacken, ja, nach Matt Smith offenbar. Mir wäre es lieb gewesen, wenn die Tradition von Matt Smith und dem Vorgänger, dem 10. Doktor, dann eben weiter beibehalten würde und nur eben leicht verändert wird, so wie es eben eigentlich gehört beim Doktor. Aber diese neue Staffel, also die 8. Staffel, die ändert irgendwie alles momentan so schnell, dass man hier schon sagen muss, das ist bedenklich. Ja. Also Kill the Moon hieß die letzte Folge. Wer die verfolgen will, auf Fox-Serie laufen zurzeit die Originalfolgen mit die erste Woche quasi direkt in der Woche, was er auch in Großbritannien erscheint, ohne Untertitel, einfach in Englisch. Und nächste Woche wird dieselbe Folge mit Untertitel gezeigt und irgendwann kommt die dann auch noch in Deutsch synchronisiert heraus. Ja. Genau, also in The Caretaker, da hat man schon gesehen, dass sich da was anbahnt, ein Streit zwischen Clara und dem Doktor. Und bei Kill the Moon ist es dann wirklich so, und ja, ich möchte jetzt nicht alles verraten, aber naja, ich hoffe, dass die nächste Folge Mummy on the Orient Express, ja, also das heißt die Mumie im Orient Express, ja, ja genau, dass die wieder ein bisschen besser wird. Ich kann es nur hoffen, weil im Moment bin ich wirklich sehr, sehr betrübt über die Richtung, in die sich eben Doctor Who bewegt. Der neue Doktor ist cool, aber die Story driftet zu sehr ab in etwas, was nicht mehr der Doktor ist. Gut, tja, was auch noch so abdriftet, ich springe halt mal wieder hin und her in den Themen, ist Microsoft. Ja, Microsoft, Windows 7, Windows 8. 8.1 und jetzt kommt Windows 10. Die 9 wird wohl übersprungen, aber warum? Tja, das soll man wissen, ist vielleicht auch uninteressant. Warum? Ja, ich denke mal, das hat damit zu tun, dass hier Microsoft suggerieren will, dass Windows so benutzerfreundlich ist wie OS 10. Ja. Aber das ist nur meine Spekulation. Optisch präsentiert sich eigentlich Windows 10 fast wie das Windows 8.1, nur dass jetzt wieder dieses komische Startmenü zurückgekehrt ist und dann quasi alles zusammenschmeißt, das klassische Startmenü plus diese Kacheln, alles in einem. Tja, ihr wolltet ja das Startmenü zurückhaben, jetzt bekommt ihr es wieder, ja. Immer wieder alte Kamellen aufwärmen, ne? Okay, hier ist es wieder. Jetzt ist noch schlimmer. Jetzt habt ihr beides hingeklatscht bekommen. Unfassbar. Naja, dann, was kann man sonst noch sagen? Angeblich soll ja der Unterschied so groß sein, dass es deswegen 10 heißt. Aber wenn man sich so anguckt, dann muss man sagen, Einheitsbrei, bla bla, alles wie gehabt eigentlich. Was unten drunter werkelt, das wird man dann sehen. Allerdings, eins kann man schon sagen, ja, Werbung hinsichtlich auf jeder Plattform gleich, ja, die verfehlt meiner Na Meinung nach das Ziel, zu zeigen, dass auf dem Handy dieselbe Plattform, auf dem Tablet dieselbe Plattform, auf dem Desktop dieselbe Plattform läuft, ist nicht unbedingt ein Vorteil, wenn dann die Programme untereinander nicht kompatibel sind, ja. Und genau das ist nämlich das Problem. Mag zwar sein, dass es so aussieht, aber das ist ja eher ein Nachteil bei manchen Systemen, ja. Wenn ich ein Touch-System habe, ist das eben ausgelegt, um berührungssensitive Bildschirme zu nutzen, ja. Wenn ich auf dem Desktop bin, wo immer noch, sage ich mal, 90% oder 95% aller Computer kein Touchscreen haben, ja, dann muss die Bedienung eigentlich ganz anders sein als die Bedienung auf einem Touchscreen. Entsprechend muss auch das Design anders sein. Aber nein, das Design ist gleich, aber die Programme sind nicht kompatibel unter Umständen zwischen den verschiedenen Plattformen. Und das ist eben auch eine Schwierigkeit. Man sollte sich hier nicht in dem Werbevideo davon täuschen lassen, dass eben zum Beispiel Cloud-Anwendungen eben dann tatsächlich einfach zu transferieren sind auf das Tablet, weil es ist ja natürlich keine richtige Anwendung und so weiter. Also ich bin da noch sehr skeptisch, aber ich bin natürlich ehrlich, ich bin bei Windows sowieso sehr, sehr skeptisch, ja. Ansonsten lassen wir das mal auf uns zukommen. Ich habe schon sehr viele negative Sachen hier gehört von verschiedenen Leuten. Ich glaube, ich habe heute auch gerade wieder was gehört oder gelesen. Moment mal, wo war das? Wo war das? Diskussion um das Windows. Ein Windows für alles ist ein Windows für niemanden. Ja, titelt hier zum Beispiel ein Kommentar, also ich meine, ein offizieller Kommentar von Heise, ja, nicht nur in den Kommentaren. Ja. Eben wegen dieser Mischung beispielsweise von den Kacheln und normalen Startmenü, aber eben auch das, was ich jetzt eben auch gemeint habe, ist hier nochmal gut erklärt, dass eben Mobil und Desktop, ja, das Interface, und wenn man das zusammenwachsen lässt, das darf eben nicht aus Kompromissen bestehen, ja, und lieber eine Kompatibilität ohne die direkte Kopie von der einen auf die anderen Plattform von der UI zu machen, ja, das wäre vielleicht besser gewesen. Ansonsten, ja, auf jeden Fall mal empfehlenswert hier nochmal bei Heisen einen Blick reinzuwerfen zu dem Kommentar. Ich denke, der bringt es eigentlich auf den Punkt. So, ja, was gibt es noch? Microsoft, nochmal Microsoft, ja genau, eine neue Office-Software Sway heißt die, und da finde ich zumindest mal das Ziel interessant. Wie dann die Umsetzung sein wird, das werden wir sehen. Da wird's mir Angst und Bange bei Microsoft, ja, weil sowas wird regelmäßig verhauen. Aber man soll ja positiv denken, und deswegen, sagen wir mal, wünschen wir Microsoft alles Gute, dass sie mit Sway ihre Idee umsetzen können. Denn es ist nämlich die Idee, dass man auf allen Plattformen, ja, auf allen Endgeräten ein eine Präsentation gleich erleben kann. Das heißt, dass zum Beispiel eine Präsentation eben auf einem Tablet oder auf einem Handy richtig skaliert wird, auch wenn man die auf einem Desktop sehen will, muss sie immer noch gut aussehen und so weiter und so weiter. Und dass die untereinander voll kompatibel sind, ja, ohne dass entsprechend viele Anstrengungen gemacht werden muss bei der Erstellung, damit auch alles wirklich klappt oder so. Es soll also quasi eine Leinwand sein, die auf jedem Gerät so angezeigt wird, wie es gedacht ist. Ja. Und das ist meiner Meinung nach schon eine gute Idee, ein guter Ansatz. Und deswegen hoffe ich, dass die Umsetzung auch klappt. Denn das wird doch einigermaßen gebraucht, finde ich. Die Unterschiede auf den verschiedenen Geräten sind doch teilweise recht groß. Bisher hat es eigentlich nur Google richtig hinbekommen. Aber da könnte man auch noch einiges verbessern. Ja, also Google mit dem Cloud-Dienst bei die Cloud-Präsentation bei dem Drive. Aber wie gesagt, da könnte man auch noch einiges verbessern und Sway scheint mir da ein guter Ansatz zu sein. Tja, Uber enthüllt die hässliche Fratze des Taxigewerbes. Genau. Was ist denn passiert? Ihr wisst ja schon, wenn ihr ja regelmäßig den Podcast hört, Uber drängt ja auf den deutschen Markt. Das finden die Taxiverbände gar nicht so gut, die Firmen, und schießen da dagegen und bekommen auch oft Recht von den Gerichten. So wird Uber also momentan von Unterlassungserklärungen überzogen und was weiß ich noch alles. Klagen sind anhängig. Und jetzt hat Uber allerdings auch das gemacht, was sie schon in anderen großen Städten macht, denn in Berlin und Hamburg hat man eine Vermittlung für die Taxifahrer gestartet. Das bedeutet, es war ja so, einer der Punkte, die Firmen angeführt haben gegen Uber, wäre, dass zum Beispiel eben diese Fahrer keine qualifizierten Fahrer sind und die gar keine Berechtigung haben, Personen zu befördern, weil dann braucht man ja einen Personenbeförderungsschein. Ja. Ich meine, Fahrgemeinschaften, davon haben die wahrscheinlich noch nichts gehört, aber in der Tat ist es natürlich gesetzlich so, dass wenn das gewerblich gemacht wird, dass man dann tatsächlich einen Personenbeförderungsschein braucht. Wer den hat, darf das normalerweise auch nicht machen. Ja. Und wenn was passiert, dann ist das auch noch sogar auf die eigene Kappe zu nehmen. Und eine Autoversicherung findet sich da auch wohl nur schlecht, die eben da das mit abdeckt. Und deswegen ist es natürlich so, dass die Klagen da in dem Bereich schon noch einigermaßen verständlich waren, wenn auch meiner Meinung nach total antiquiert. Aber was jetzt abgeht, das zeigt doch die wohl wahre Intention, nämlich einfach, dass man Kohle verdienen will und dass man Angst hat, dass Uber nämlich den Firmen Geld entzieht. Und genau das wird auch passieren, über früher oder später. Und hier kam da jetzt heraus, ja, das hatte ich vorher gar nicht gewusst, weil hat mich eigentlich auch nicht interessiert, aber das ist trotzdem interessant zu wissen, dass es eine Regel gibt, ein Gesetz offenbar, ja, oder zumindest mal wird es so gehandhabt. Ich weiß nicht, ob da ein Gesetz vorhanden ist, das wird sich jetzt wohl noch zeigen. Und zwar hat Berlin und Hamburg, die Behörden haben dort Taxitarife festgelegt und da muss sich jeder dran halten. Das heißt, eine freie Preisgestaltung für die einzelnen Taxiunternehmen gibt's gar nicht. Keine Konkurrenz, diktierte Preise, das stinkt nach einem Monopol, nach einem staatlich kontrollierten Monopol. Ja, und das muss abgeschafft werden, das ist doch wohl klar wie Kloßbrühe. Also, diese Preisregelung, die muss abgeschafft werden. Wir leben doch in einer freien Marktwirtschaft und dann müssen die Taxiunternehmen auch die Preise selbst festlegen können. Und es müssen auch verschiedene Taxiunternehmen hier ihren Dienst aufnehmen können, ohne dass sie hier irgendwie durch so einen Ring, ja, es hört sich fast schon an wie im schlechten Film, kontrolliert werden, ja, und irgendwie sind dann doch alle gleich. Nix da. Ja, also hier muss das Gewerbe muss da geöffnet werden und es muss auch da freie Marktwirtschaft gelten. Weg mit der Preisbindung, ja, und fertig. Klar, dass die dann auch einen Personenbeförderungsschein brauchen, okay, gut, aber das kann man ja machen. Auch ohne Taxiunternehmen. Ja. Und Deswegen finde ich das schon ziemlich bezeichnend und das enttarnt auch das Taxigewerbe momentan. Und da wird also wirklich, da tun sich Abgründe auf, finde ich, ja. Und jetzt wird Uber Dumpinggewerbe vorgeworfen, weil sie eben Rabatte gibt, ja, so gibt es solche Rabattscheine oder sowas, ja. Und dazu sagt dann hier, wer sagt es? Ein Herr Schlenker sagt dann, wir fordern die Behörden auf, Prüfungen vorzunehmen, dafür zu sorgen, dass Uber die Regeln des Rechtsstaates einhält. Ja, ich bin dafür, dass alle die Regeln des Rechtsstaates und der freien Marktwirtschaft einhalten und diese Festlegung der Taxitarife komplett abgeschafft wird. Das ist doch ein Fall fürs Bundesverfassungsgericht. Das ist meiner Meinung nach nicht korrekt. Ja? Jetzt habt ihr euch aber selbst, liebes Taxigewerbe, selbst ein Bein gestellt. Ich hoffe, dass hier auch der Verbraucherschutz einschreitet. Und dann können wir mal vielleicht klären, warum die Taxipreise seit Jahren so teuer sind und ständig, oder wo man denkt, eigentlich müsste es ja günstiger werden, ne? Von wegen, immer sehr, sehr hoch, sehr, sehr auf hohem Niveau sind, ja. Taxi ist bei uns ein Luxus, ja. Es ist in anderen Ländern oft nicht so, ja. Da kann man auch mal ein Taxi tatsächlich praktisch nehmen, ja. Auch wenn man nicht gerade viel auf der Kante hat. Und da muss wirklich jetzt mal ran und so diese alten, verstaubten Geschäftsmodelle, die meiner Meinung nach sich nicht mehr mit einem modernen Rechtsstaat, der eine freie Marktwirtschaft haben, zusammenpassen, abgeschafft werden und dann eben den Weg freigemacht werden für Taxiunternehmen aller Art, auch Uber, ja, und auch die Deutschen könnten sich da mit Gründung eines solchen Dienstes durchaus mal vielleicht ein paar Arbeitsplätze mehr sichern. Ja? Das würde vielleicht gehen. Vielleicht wird es sich dann sogar mal lohnen für die Fahrer, Taxi zu fahren. Ja. So sieht's aus. Die sind übrigens gar nicht so abgeneigt von diesem Uber-Angebot und zeigen großes Interesse. Auch das sagt doch viel aus. Und zu guter Letzt, wie immer, ein kleines Filmchen, ja. South Park hat eine ganz neue Folge herausgebracht und die passt heute wie die Faust aufs Auge, sage ich nur. Ja, das Angst vor dem Neuen. Ja, wenn das nicht zu dem Thema Uber passt, dann weiß ich auch nicht. Und wie die Washington Redskins, die ja eigentlich so in den USA gar nicht mehr offiziell genannt werden, ja, werden boykottiert wegen dem Namen Redskins, Rothäute, ja, obwohl es die schon seit Jahrzehnten gibt. Ja. Was die aber dann machen? Mit so einer Firma wie Kickstarter. Ja, das wird in dem Video gezeigt. Haltet euch fest. Ja, und Achtung, ich weiß nicht, South Park ist immer bei uns, glaube ich, ab 16 freigegeben, aber guckt das nicht an, wenn ihr in der Firma seid oder so. Ja. Gut, Leute, das war's wieder von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, Kommentare loswerden wollt, könnt ihr das machen. Google Plus Rios Wochensicht oben in der Suche eingeben, da findet ihr die Page dafür. Oder ihr könnt auch unter Twitter was loswerden, @Rio. Oder ihr schreibt mir eine Mail. rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Den GBG-Key für die Mail, falls ihr die verschlüsseln wollt, findet ihr auch unter der Seite zusammen mit den Links und weiteren Informationen zu den Themen wochensicht.thenetcast.com. wochensicht.thenetcast.com. Bitte denkt daran immer, wenn ihr diese Adresse eingibt, die Mehrzahl. Thenetcasts.com mit Essen und sonst werdet ihr irgendwohin geleitet, wo ich überhaupt nichts damit zu tun habe. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Und nächste Woche sage ich dann auch was zu dem Geocaching-Event. Ja, das ich jetzt irgendwie die Woche noch komplett verpasst habe, wo ich am Samstag war, das Geocoin-Fest. Aber das, wie gesagt, erst nächste Woche. Bis dann. Tschüss.